O Herr Jesus, komm zu mir, weise mir den Weg zu dir. Ich bin ganz in deiner Hand, weil mich deine Liebe fand. Komme wieder, du mein Herr, nach dir verlangt mein Herz so sehr. Darum flehe ich zu dir, sei nur du mein Führer, Herr. Mein Herz gehört nur dir, an nichts anderes ich's verlier. Niemand sonst lass ich hinein, dir will ich mein Leben weihen. Verlangt mein Herz so sehr, darum flehe ich zu dir, sei nur du mein Führer hier. Dir vertraue ich mich an, leite mich auf rechter Bahn, sei du König in mir, Herr, denn ich liebe dich so sehr. Komme wieder, du mein Herr, nach dir verlangt mein Herz so sehr. Darum fliehe ich zu dir, sei nur du mein Führer, Herr.